packe ich dich. Ja, dann schlag ich dich zum Brei. Zerlege dich in Stücke 1, 2, 3. Du bist ja mal nicht.